song. on fire. Baby's on fire. So, jetzt hatten wir unüberhörbar nochmal einen letzten DJ-Wechsel in unserer Übertragung vom Berlin Master. Vom Berlin Masters. So, Boy van Dyk und Westbam. Die legen gerade live in der Arena auf. Unten drunter hören wir gerade Westbam. Leider endet die Übertragung um 6 Uhr. Tja, und was wir jetzt gehört haben, waren mehr oder weniger die beiden Herren im 90-Minuten-Wechsel, back-to-back. Ja, wir haben noch einen produzierten Take von den beiden, denn die beiden haben sich mal in der Woche hingesetzt und haben sich gegenseitig doofe Fragen gefragt und natürlich auch beantwortet. Und da habe ich, wie gesagt, noch einen allerletzten. Und ich glaube, das ist gar keine Frage, sondern es ist eher ein, ich verrate mal nichts, okay? Also, ich lese mal einfach vor. Hier steht irgendwie ganz trocken und unverfänglich eine Minute über Westbam und eine Minute über Paul van Dyk. Ich kenne den Paul ja nun schon ein paar Jahre. Und man kann sagen, der hat ganz schön Karriere gemacht. Also so, und ich halte mich selber eigentlich schon für einen relativ fleißigen Menschen, weil ich immer viel Musik und auf Firma und hier Veranstaltungen und da. Aber der Bub macht es ja auch alles noch richtig, mehr als ich noch alleine, weil er jetzt auch im Studio die ganze Technik macht und dann noch sozusagen diese ganze Labelseite schmeißt. Und ehrlich gesagt, ich möchte mir jetzt nicht durch irgendwelche Vertragswerke durcharbeiten müssen oder irgendwie. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Verlagsvertrag gelesen. Also mit anderen Worten, der Bub schafft sich richtig was drauf in allen möglichen Bereichen. Das ist sehr gut. Und das war auch ein, da ist, hat er, glaube ich, einen neuen Schritt und eine neue Qualität erreicht, weil das hat sozusagen der, sozusagen einer so viele verschiedene Sachen korrekt beherrscht. Das war so eine neue Dimension. Mein allererstes Erlebnis mit Max war in Ostberlin in der Werner Seelenbinderhalle, glaube ich, hieß sie. Das war sehr interessant. Ich kann mich erinnern, dass er De La Soul gespielt hat und da hat er mir dann sowieso gewonnen gehabt. Natürlich, als ich dann halt durch die ganzen Clubs gegangen bin, dann habe ich ihn irgendwann mal gesehen im Quartier Latin damals noch. Wir kannten uns damals nicht so gut, aber Max hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er nicht so ein Disser war. Also es ist ja schon so, dass in der Musikszene der eine mag den nicht. Das kennt man im Hip-Hop, ist es ja noch viel schlimmer als so in der elektronischen Musik, aber es war in Berlin auch nicht immer das Einfachste an Situationen, was zu bewältigen war. Max war immer total easygoing mit all dem. Das rechne ich ihm auch sehr, sehr hoch an. Als wir uns dann näher kennenlernten, Ist einfach ein super Typ. Und außerdem macht es immer Spaß, sich mit Max auch über allen möglichen Kram zu unterhalten, der jetzt nicht mit Musik zu tun hat, weil er obendrauf auch noch ein intelligenter Kopf ist. Ja, fast schon Abschlussworte, ne? Also knappe 18 Minuten, hören wir noch den guten Max, a.k.a. Westbam. Und dann ist hier erstmal mit der Live-Übertragung Schluss. Wer denn nicht genug bekommt, muss in die Arena fahren, nach Treptow. Denn da sind die beiden. Und wahrscheinlich nicht nur die beiden. Also am Anfang des Abends hat seine Abendkasse 18 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Jetzt kriege ich noch den Hinweis, dass 20 Minuten nach 6 Uhr wir mal rüberschalten werden in die Arena zu unserem Fritz-Reporter. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber wahrscheinlich weiß er es. Sebastian, okay. Aber wahrscheinlich weiß Sebastian um 20 nach 6 auch nicht mehr so richtig, wer er selbst ist. Und dann werden wir mal hören, oder ihr werdet hören, wie es denn so ausschaut in der Arena 20 Minuten nach 6. So. Das sind doch Aussichten. So. Aber ich verabschiede mich jetzt mal. Mein Name ist André Langenfeld. Viel Spaß noch mit der letzten Viertelstunde. Berlin Masters in Westbam. Ich bin DJ Westbam und ihr hört gerade mich bei den Berlin Masters auf Fritz. We'll be right back. Thank you. trash. Summer is there. Reach out and touch fate. Die Live-Übertragung des Berlin Masters, West Ham versus Paul van Dyk aus der Arena in Berlin und wie das da vor Ort abgeht, also ob da überhaupt noch Menschen sind oder so, das erfahrt ihr hier bei Fritz in 20 Minuten. Die Live-Übertragung ist allerdings jetzt zu Ende.